Edward Louis Bernays wurde 1891 als Neffe Sigmund Freuds in Wien geboren. Seine jüdischen Eltern emigrierten ein Jahr später nach New York, wo er aufwuchs und Agrarwissenschaften studierte. Dann jedoch als Journalist arbeitete. Durch seinen berühmten Onkel wurde er für die Methoden der Massenpsychologie sensibilisiert. 1917 unterstützte er die US-Regierung in ihrem Bemühen, Zustimmung zu einem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten im Ersten Weltkrieg zu schaffen, mit dem Slogan »Make the world safe for democracy«. An den Friedensverhandlungen von Versailles 1919 nahm er als Mitglied des amerikanischen Committee on Public Information teil, auch bekannt als Creel Commission. In einer Pressemitteilung schrieb er, das erklärte Ziel der Arbeitsgruppe bestehe darin, die Arbeit der Pariser Friedenskonferenz dahingehend zu interpretieren, dass man durch weltweite Propaganda amerikanische Erfolge und Ideale verbreite. Weil sich viele seiner Landsleute an dem Wort Propaganda störten, weil es den Beiklang kommunistischer und faschistischer Ideologien hatte, nutzte Bernays von nun an den Begriff Public Relations. Zwischen den Weltkriegen arbeitete er für viele große Unternehmen und Politiker, auch für die Tabakindustrie, für die er Frauen als Zielgruppe ins Visier nahm und Zigaretten als Torches of Freedom, deutsch Fackeln der Freiheit, zu Symbolen der Emanzipation umdeutete. Doch verschrieb er sich auch der Aufklärung über Multiple Sklerose und anderen karitativen Zwecken. Seine Arbeit brachte ihm weltweiten Erfolg und eine wachsende Zahl von Bewunderern ein. Selbst Joseph Goebbels habe seine Werke geliebt, brüstete sich Bernays später. Er glaubte deshalb zu erkennen, dass der Holocaust kein emotionaler Ausbruch der Nazis, sondern eine geplante Kampagne gewesen sei, und er war unglücklich darüber, dass Hitler und Mussolini der Propaganda einen schlechten Beigeschmack verschafft hatten.